war ein Mädchen vor Jahren, nicht viele kannten sie, Jacqueline. Kaum einer hat gewusst, dass es sie gibt. Ich kannte sie nicht richtig, nur flüchtig bei uns in der Gegend, ein Gerücht, mehr nicht. All das hab ich erfahren aus ihrem Abschiedsbrief, die Story ist schon mies, weil sie im Koma liegt seit Monaten. Und keiner weiß, ob sie überlebt, ob es ihr Tod vielleicht besser nach dem Übel geht. Warum, Jacqueline, hast du keinen davon erzählt, dass dein Dreckschweinvater dich jeden Abend quält? Mit den Wehren aufgehört, weil er sie sonst noch schlägt. Ich frag mich, wie jemand sowas auf Jahre erträgt. Jacqueline hat früh gemerkt, dass sie auf eigenen Füßen steht, dass sich die reale Welt völlig an ihr vorbeidreht, dass sie ungewollt in ihrer eigenen Welt lebt, in ihrer Welt, wo es kein Stück vorangeht. Geschichte vom Mädchen, die nie glücklich war, die die Schönheit vom Leben nie erlebte oder sah. Sie war einsam, allein und ständig voller Angst. Ich hoffe, dass du dich in diesen Track rein versetzen kannst. Die Geschichte vom Mädchen, die nie glücklich war, die die Schönheit vom Leben nie erlebte oder sah. Sie war einsam, allein und ständig voller Angst. Ich hoffe, dass du dich in diesen Track rein versetzen. Warum sie, hat sie sich ständig gefragt. Sie will tot sein, dann blieb ihr das alles erspart. Sie ist ein wandelndes Wrack und ihr Körper nur leer. Jeden Tag dieser Traum von Glück und Haus am Meer. Schnell wieder in der Realität, wo ihr Vater sich schlägt, sich an ihr vergeht. Sie hatte ständig nur Hunger, ständig nur Kummer. Ihren Eltern war's egal, wo ihre Tochter rumlungert. Essen musste sie sich selbst holen und machen. Ihre Klamotten, alles nur gestohlene Sachen. Doch was sollte sie auch machen mit leeren Taschen? Geld dafür bekam sie nur durch Sammeln von Flaschen. Sie suchte Hilfe bei der Mutter, doch die war drogensüchtig. Und das Amt kontrollierte nicht richtig. Für die Behörden war sie einfach nicht wichtig. Deshalb sprang sie von der Brücke einfach ins Nichts. Die Geschichte vom Mädchen, die nie glücklich war, die die Schönheit vom Leben nie erlebte oder sah. Sie war einsam, allein und ständig voller Angst. Ich hoffe, dass du dich in diesen Track rein versetzen kannst. Die Geschichte vom Mädchen, die nie glücklich war, die die Schönheit vom Leben nie erlebte oder sah. Sie war einsam, allein und ständig voller Angst. Ich hoffe, dass du dich in diesen Track rein versetzen kannst.